Kein Durchbruch bei den Gesprächen zwischen dem japanischen Ministerpräsidenten Abe und Wladimir Putin heute in Moskau. Nicht der Hauch einer Einigung in Richtung Friedensvertrag. Die Erwartungen waren hochgeschraubt worden. Noch im September hatte der russische Präsident auf einem Wirtschaftsforum in Anwesenheit von Abe erklärt, lass uns doch einen Friedensvertrag schließen. Danach können wir als Freunde über alles reden. Japan aber besteht auf die Herausgabe von mindestens 2 der 4 Kurileninseln. Ohne eine entsprechende Rückgabegarantie werde man keinen Friedensvertrag anbieten. Seit 70 Jahren suchen Moskau und Tokio nun nach einer Lösung. Auch heute hat es keine Fortschritte gegeben. Somit bleiben die Kurilen als Kriegsbeute, damals von der Sowjetunion annektiert, weiterhin im Bestand der Russischen Föderation.